Ich habe tatsächlich eine ganz kurze Frage. Ja. Ich fand das einen total erhellenden Punkt, als du gesagt hast, der Paranoiker bzw. der Rassist fühlt sich real bedroht. Allerdings war dein Vortrag so dicht, dass ich da dann zwischendurch aufgehört habe, mitdenken zu können, ob du das nochmal genauer ausführen könntest, weil ich finde, das trifft ja total viel, was gerade irgendwie rassistische Mobilmachung ja irgendwie auch ein Stück weit erklärt, unabhängig von dieser Standortkonkurrenz etc. pp. Also weil da wird ja auch durch diese Flüchtlingsflut etc. pp. Wird ja auch eine reale Bedrohung wirklich gefühlt, dass ja Leute tatsächlich, wenn sie darüber reden, ja auch so nahezu panisch werden. Insofern fand ich das einen total spannenden Punkt, den ich leider so ein bisschen nicht gut greifen konnte. Ja, also die Bedrohung, anknüpfend an das Letztgesagte, besteht sozusagen in der im drohenden Destabilisierung sozusagen unter Verzicht und Schmerz sozusagen, aber dann doch gleichzeitig auch unter Genießen. Man hat ja auch was, wenn man sich der Autorität unterwirft. Aber diese Unterwerfung sozusagen, die Unterwerfungsanstrengung wird hinterfragt. Dieses, wie Karl Barker Rätsel schreiben, mühsame Gleichgewicht zwischen auch Widerstand und Unterwerfung ist sozusagen scheinbar bedroht. Das wäre sozusagen durch die Anwesenheit oder durch die Begegnung, wie auch immer, mit Differenz. In einem psychoanalytischen Sinn liegt sozusagen die Bedrohlichkeit des Fremdgemachten in dem, was man sozusagen auf ihn an Negativem projiziert. Und hier vor allen Dingen, ich habe das die narzisstische Enttäuschungswut genannt, die sozusagen ursächlich überhaupt nichts, und das ist eben so wichtig, gegen so vulgäre Erklärungen und höchst ideologische, wenn nicht sogar selbst rassistische Erklärungen, die sozusagen behaupten, es besteht ein Zusammenhang zwischen der Anwesenheit der Objekte des Rassismus quasi und dies sind quasi eine Bedrohung und dann ist der Rassismus die Folge. Das ist tatsächlich, wie auch empirisch gesichert ist, nicht der Fall. Rassismus ist umso höher, je geringer, zumindest in Österreich, aber ich glaube in Deutschland sind die Zahlen ähnlich, der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, wie man es nennen mag oder muss, in der unmittelbaren Wohnbevölkerung oder Nachbarschaft, desto niedere, also je mehr, desto niedere Rassismuswerte. Darum ist es wichtig, wenn wir eben über das Gefühl der Bedrohung, auch über das Gefühl der Angst sprechen, ja, dass wir immer betonen, das ist sozusagen weniger die Angst vor dem anderen, wie das immer heißt, sondern die Angst vom eigenen Unbewussten, wie das Julia Kristeva bezeichnet. Ja. Sozusagen fremd sind wir uns selbst und wiederum die beste Strategie dagegen ist, gerade im pädagogischen Setting, ich weiß, das kann man nicht eins zu eins übertragen auf das Politische, wäre sozusagen die Angst insofern zu reduzieren, als dass man Räume schafft, wo sie artikulierbar ist, jenseits sozusagen dann schon oder bevor sie dann umschlägt in Hass. Wie gesagt, die Angst hat ganz andere Ursachen, zum Beispiel im Fall des autoritären Massenmenschen. Auch hier ist es wieder ambivalent, sozusagen der Eintritt in die Masse hat auf der einen Seite was in die auch völkische, ins völkische Kollektiv hat auf der einen Seite was Stärkendes, was Befreiendes zumindest kurzfristig auch was Kontraphobisches, aber längerfristig vergrößert sich die Angst weiter, weil sozusagen der kollektive Narzissmus noch kränkbarer ist als der individuelle und sozusagen und dann eben das ganze Radl oder dieser Zirkel dann immer schneller sich zu drehen beginnt. Und das ist eben wichtig, wir sprechen eben nicht von sogenannten Realängsten. Ja? Eine reale Angst wäre zum Beispiel die Angst vor sozialem Abstieg. Ja? Wir sprechen von neurotischen Ängsten. Und das ist genau das, was der Rassismus jetzt als Diskurs macht oder verdichtet, der sogenannte Rechtsextremismus. Leo Löwenthal sprach hier von umgekehrter Psychoanalyse. Ja? Also sozusagen der Psychoanalyse der klassischen geht es auch darum, neurotische Ängste in Realängste zu verwandeln. ja, weil Realängste sozusagen leichter auch darauf reagierbar ist. Während eben die umgekehrte Psychoanalyse, und das macht der Rassismus permanent oder noch mehr eben dann der zum Rechtsextremismus dann verdichtete Rassismus, dass er reale Ängste in neurotische Ängste verwandelt. Ja? Und das ist das, was man auch als Angstpolitik bezeichnen kann. Wie passiert diese Verwandlung? Naja, indem, wenn ich reale Ängste ins Unermessliche steigere und nichts anderes, ist sozusagen der Hintergrund dieses Katastrophendiskurs. Ja, rassistischer Diskurs ist immer ein Diskurs der Dekadenz, des Untergangs, der Katastrophe, der Überschwemmung, der Überflutung. Ja, und das setzt natürlich den Menschen, die in dem Diskurs sozusagen verfangen sind, massiven Ängsten aus. Ja, und warum? Warum geschieht das? Wonach ruft jemand, der Angst hat? Ja, nicht noch mehr Freiheit oder noch Demokratisierung, sondern eben noch der starken Hand und noch der autoritären Symbiose. Ja, ja, so viel. Und das auch nicht so. War das so deutlich? Ja, ich glaube, du hattest irgendwie noch einen Punkt. Da ging es, glaube ich, um auch die Bedrohung der Illusion und der Reinheit. Also das war genau der Part, wo du dann auch auf das Hitler-Zitat zurückkamst. Fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Ja, ich weiß schon, da habe ich zwei Sachen. Das eine ist, dass sozusagen bei der projektiven Identifizierung, ja, das Unreine, der Schmutz, was eben projiziert wird, sozusagen da bleibt. Also quasi jetzt, wenn wir uns das als Raum vorstellen. Ja. Das ist der unheimliche Fremde. Das ist der unheimliche. Der Fremde ist weg, ja, den kann ich meiden. Ja. Der unheimliche Fremde, ja, das Unheimliche, sagt Freud, ist das einst Vertraute. Ja. Und ich hatte es sozusagen bei mir, dann fiel es der Verdrängung anheim und sozusagen in diesem Prozess wird es unheimlich, spätestens wenn es mir dann am äußeren Objekt wieder begegnet. Ja. Und mit diesem, das ist wichtig, mit diesem unheimlichen Fremden bin ich verstrickt. Ja. Das erklärt auch das manische Interesse aller Antisemiten, Antisemitinnen in jeder Phase des Antisemitismus am Objekt, am Jüdischen. Ja. Also diese Beschäftigung damit, ja, und es bleibt halt so bei dieser Bindung. Das andere, sozusagen, was, und das bezieht sich jetzt auf das Hitler-Zitat, was die Bedrohung betrifft, hier ist es der Hass. Sozusagen. Man könnte ihn auch als Selbsthass bezeichnen. Und Theodor Reik, einer Zeitgenosse von Sigmund Freud, hat bekanntlich den Antisemitismus als Selbsthass am fremden Objekt bezeichnet. Diese Formulierung wurde zwar gewählt mit Blick auf das Christentum, also sozusagen der Selbsthass der Christen am fremden Objekt, aber man kann das durchaus auch übertragen. Ja? Und sich dann natürlich im nächsten Schritt muss man sich fragen, woher kommt der Selbsthass? Ja? Der kommt natürlich auch von den Versagungen der Zivilisation, von dem, was wir vorher eben mit Bezug auf das Odysseus-Kapitel auch bezeichnet haben. Ja? Da gibt es auch diese wunderbare Formulierung, dass wir alle sozusagen permanent das wiederholen, sozusagen in Generation, diese Gewalt auch, die wir uns selbst antun müssen, auch, ja, auch unter dem Aspekt der geschlechtlichen Zurichtung ist es auch dann noch einmal ein wichtiger Aspekt, sozusagen alles Gegengeschlechtliche sozusagen eben, abzuschneiden, eben totale oder starre Identifizierungen zu erreichen. Ja, und hier ist sozusagen eigentlich der Hass, der von mir kommt, sei es Selbsthass oder Hass auf ein feindliches, Unlust spendendes Objekt. Dieser Hass wird nach außen projiziert und verfolgt mich sozusagen als Hass. Und die Personen glauben dann wirklich, und das muss man ernst nehmen, ja, die glauben wirklich, die Objekte ihrer Projektionen sozusagen hassen sie. Das wird nicht mehr als das Projizierte erlebt. Und das ist auch in der Arbeit sozusagen mit Jugendlichen, und das sind in 100% junge Männer, bestimmte Form der Gewalttätigkeit ist männliches Phänomen, sozusagen die sogenannte sozusagen intrinsische Gewalt, sozusagen die Gewalt scheinbar ohne Ursache oder ohne, nicht die Gewalt als Mittel zum Zweck. Ja. Und diese Gewalt, wenn man mit den Tätern spricht, und zum Teil kann man solche auch Interviews ja auch nachlesen, in Fallgeschichten und Interviews. Ich habe aber auch das schon in Diskussionen erlebt, auch in der Arbeit mit, ja, jetzt nicht Aussteigern, aber doch, also Ausstiegshilfe in Österreich gibt es in der Form nicht, aber wir weisen halt auch niemanden zurück. Und da kommt immer auf die Frage, warum die Gewalt, also was von außen so wie ein sinnloser Gewaltausbruch aussieht. Ja, und die Antwort, und die habe ich lange nicht verstanden, bis mir dieser Mechanismus bewusst worden ist. Ja, ich sage es jetzt auf Österreichisch, weil er mich so schief angeschaut hat. Also ist der Blick, wird das Argument. Aber warum, wie kann ein Blick, also wie kommt das in den Blick? Das muss sozusagen vorher bei mir sein, eben Hass. Ja, projiziere ich auf den anderen, der andere schaut mich an. Ja, und das geht in Bruchteil von Sekunden. Ja, irgendwie, aber ich sehe im Blick den Hass. Ja, und dann, damit erkaufe ich mir das Recht zuzuschlagen. Christoph war, glaube ich, frei. Bist du erst? Mich würde mal interessieren, wie du jetzt den zentralen Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus begreifst. Du hast ganz viel ausgeführt, was wir eigentlich aus der Antisemitismuskritik kennen, und ich fand das sehr interessant und konnte auch nachvollziehen, inwiefern du das überträgst oder warum du das überträgst. Dennoch brauchen wir ja letztendlich zwei Begriffe, die man auch klar voneinander unterscheiden kann. Und da würde mich mal, ja, würde ich gut finden, wenn du noch was zu sagst. Mhm. Mhm. Zunächst einmal im Unterschied zum Rassismus, der zwar auch eine Ideologie ist und durchaus Züge auch von Alltagsreligion hat und haben kann, gerade aktuell der antimuslimische Rassismus, dem würde ich solche Züge durchaus zuschreiben, eben der Alltagsreligion, aber dennoch ist Rassismus ja nicht in demselben Ausmaß wie der Antisemitismus sozusagen eine umfassende Welterklärung, also sozusagen universale Sinnstiftung. Zum Zweiten sind die Objekte des Rassismus, also gegen die sich die autoritäre Aggression richtet, eben unten, unter Anführungszeichen. Sie werden als schwach wahrgenommen, beziehungsweise sind es ja tatsächlich politisch schwach, sie dürfen nicht wählen, sozial schwach, sie müssen um weniger Geld arbeiten, während die Objekte des Antisemitismus als mächtig wahrgenommen werden. Ja? Das ist ja wichtig, und das verweist auch darauf, dass sozusagen im Fall des Rassismus anderes auch projiziert wird, eben Schwäche, Angst vor Entwertung, ja, sozusagen wird im Rassismus projiziert, während, und darauf weist vor allen Dingen Bella Grunberger hin, im Antisemitismus, um jetzt nochmal triebtheoretisch zu sprechen, es also weniger sozusagen Es-Anteile sind, sondern Über-Ich-Anteile. Ja? Oder man hier zitiert, ich glaube, Schopenhauer, Wagner und dann Hitler, Wagner und Schopenhauer, das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Ja, und das ist sozusagen jetzt nicht die Bestätigung für diese Vermutung, aber doch ein deutlicher Hinweis, dass im, wenn man so will, abendländischen, jetzt verwende ich trotzdem das Wort, aber nicht unbewusste, sondern vorbewusste, eben aufgrund der, oder gebildet und geschaffen durch jahrhundertelange antisemitische Zuschreibungen, sozusagen der Jude unter Anführungszeichen, also nicht reale Juden und Jüdinnen, sondern also Bild vom Juden, ein verhasstes Bild, mit Attributen eben der Macht ausgestattet wurde. Und das scheint mir ganz ein wichtiger Unterschied zu sein. Hier ist es wichtig auch wiederum, ich hoffe, das ist okay, wenn ich mir auch aus der Präventionsarbeit erzähle, hier ist es wichtig, wenn man diesen Unterschied versucht, den Jugendlichen deutlich zu machen, bevor die Lehrerinnen reinschreien und ihre Vermutungen preisgeben, und das passiert leider immer wieder, nämlich woher denn die Vorstellung der jüdischen Macht kommt. Da schreien sie immer rein, eben Geld, Reichtum und ja, diese mittelalterliche, also der Mythos vom angeblich, ja, es wirkt so bei vielen Erklärungsansätzen, universalen Zinsverbot sozusagen der Christen und Christinnen, beziehungsweise der Zuschreibung der Juden und Jüdinnen, das ist selbst antisemitisch. Ja. Also das ist die sozusagen noch einmal antisemitische Wahrnehmung einer schon durch Antisemitismus geschaffenen Realität. Und bevor sozusagen die Lehrerin dieses Ressentiment hier bringen können oder bevor jemand anfängt, Juden zu zählen und Jüdinnen zu zählen, ja, wenn man, und das ist oft eine Reaktion darauf, wenn man von diesem Unterschied spricht. Man muss oft dann im nächsten Schritt sofort erklären, woher diese Vorstellung oder wo die fixe Idee der jüdischen Übermacht ihren Ursprung hat. Und das ist der Gottesmordvorwurf. Und das ist sozusagen tatsächlich das Singuläre am Antisemitismus, eben nicht nur seine lange Dauer und natürlich dann auch Auschwitz als jetzt nicht notwendiges, aber doch auch eine Folge oder Ergebnis auch dieser Kontinuität bei allen Brüchen. Man muss sozusagen sagen, ja, was war der erste antisemitische Satz, der auf der Welt ausgesprochen wurde? Und das war, ihr habt unseren Gott getötet. Ja? Also der Gottesmordvorwurf, über Jahrhunderte, Jahrtausende wiederholter Vorwurf, der sozusagen bei den Menschen was zurücklässt, naja, wie in Angst natürlich, aber den Gedanken, wie mächtig muss eine Gruppe sein, die Gott töten kann. Ja, und was ist dieser Gruppe noch alles zuzutrauen? Und nochmal um die Bedeutung dieses Gottesmordvorwurfs, das wird oft so abgetan als, ja, das ist noch quasi vormoderne Judenfeindschaft, wie das heißt, ja, sozusagen, das ist nur mittelalterlich der Glaube. Eben dagegen ist zu halten mit Dan Dina, der eben diesen Gottesmordvorwurf, als ich zitiere, sich in zeitgemäßen Transformationen fortschreibende Gründungsmythos einer ganzen Zivilisation. Ja? Und hier sozusagen ist der Antisemitismus, aber das könnte man mit dem Rassismus auch machen, vor allen Dingen im Ökonomischen, sozusagen noch einmal an die Verhältnisse konkret auch gekoppelt. Bitte. Also ich hatte das auch immer so verstanden, dass, oder für mich wäre das auch der zentrale Unterschied, dass der Antisemitismus verknüpft ist mit einem Gefühl von Unterlegenheit und der Rassismus hingegen eher so aus der Perspektive des Kolonialherrn formuliert wird, aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus. Vorhin hast du jetzt ja aber dieses Hitler-Zitat gebracht. Und also da hattest du zwar über Antisemitismus gesprochen, aber ich hatte es in dem Kontext auch so verstanden, als würdest du da so eine Verknüpfung herstellen. Und du hattest, deine Frage hat sich in so eine ähnliche Richtung auch verstanden, dieses, ja, man wehrt sich ja auch gegen eine Übermacht. Mhm. Und dann funktioniert das ja nicht mehr so richtig mit dieser Theorie von dem Unterlegenheitsgefühl. Oder vielleicht hat sich da auch was verschoben oder so? Ich weiß nicht. Naja, hier glaube ich, greift wieder das, was ich vorher auch als Strategie bezeichnet habe. Das ist nämlich Täter-Opfer-Umkehr auch immer. Ja, und darum gibt es, ich würde sogar Täter-Opfer-Umkehr in den definitorischen Kern von Antisemitismus und Rassismus nochmal legen. Ja. Oder dafür plädieren, das hier bei den Definitionen zu berücksichtigen. Das ist sozusagen der eine Aspekt, dass sich nie ein Aggressor, eine Aggressorin gerne als solche auch darstellt oder darstellen lässt, sondern ja, lieber als jemand, die sich nur wehrt. Ja? Also hat jetzt mit Psychologie und so gar nichts zu tun, das ist sozusagen natürlich auch automatisiert und so weiter und auch vor allen Dingen entlastend, also insofern hat es natürlich wieder schon auch mit der Psychologie zu tun. Das Verbindende und wo vielleicht auch das Missverständnis entstanden ist, ist sozusagen die projektive Identifizierung. Ja? Also ich habe quasi gemeint, es gibt zwar, wenn man so will, Formen der Projektion. Das eine ist sozusagen das, was in dem, was man als Xenophobie auch, obwohl ich den Begriff problematisch halte, am Wirken sieht, nämlich eben die einfache Projektion. Es wird nach außen projiziert, aber das ist dann sozusagen auch draußen, ja, und weg. Ja. Dann aber eben vor allem im Antisemitismus und meine Überlegung, aber das würde ich gerne diskutieren eben. Und ich meine zumindest, dass momentan, und ich habe auch hier gesagt, sozusagen im Bewegungsrassismus und hier vor allen Dingen im ja, zu Pogromen schreitenden, gewalttätigen Rassismus sehr wohl auch so etwas wie projektive Identifizierung, so wie beim Antisemitismus zu sehen, nämlich ja, eine Verstricktheit sozusagen mit dem Objekt. Ja. Ein Punkt, der mir so ein bisschen gefehlt hat und der, würde ich sagen, ist für mich ein zentraler Differenzpunkt zwischen Antisemitismus und Rassismus, ist positiver Rassismus. Und das scheint mir auch in deinem Modell überhaupt nicht integrierbar. Wie siehst du das? Positiver Rassismus im Sinn so wie Exotismus. Jetzt im klassischsten der Brasilianer, der gut tanzt und Fußball spielt. Naja, ich habe ihn deswegen sozusagen nicht berücksichtigt, weil ich jetzt also in unserem Zusammenhang ihn für nicht so zentral gehalten habe. Ich finde aber nicht, dass es das beim Antisemitismus nicht gibt. Also es gibt den Philosemitismus, ja, gerade die deutsche sozusagen Erinnerungskultur, die Auschwitz sozusagen aufgearbeitet hat, wird sehr oft auch als philosemitisch kritisiert, auf sozusagen die Ebene der individuellen Vorurteile runtergebrochen, kennen wir auch philosemitische in Richtung eben Intelligenz und so weiter. Das scheint mir nicht der zentrale Unterschied zu sein, aber es stimmt, dass ich nicht darauf eingegangen bin, vielleicht weil sich dieser positive Rassismus anders oder einfacher erklären lässt. Also weniger, ich bin mir nicht sicher, ob eine Projektion dazu braucht, weil ja etwas eben Positives, gehen wir davon aus, dass ich es integrieren kann und eben nicht projizieren muss. Also hier scheint mir doch ein anderer Aspekt reinzukommen und insofern danke, weil ich den auch vergessen habe, nämlich der Neid. Ja, es gibt von Adorno diesen bekannten Satz, sozusagen aller jeder Rassenhass, wie er das nennt, ist im Grunde Neid. Ja? Beziehungsweise, wir müssen sagen, dann Ressentiment. Also wie Nietzsche sagt, habitualisierter sozusagen Neid, der in die zur Gewohnheit geworden ist. Und hier könnte man dann schon wieder sozusagen psychodynamisch eben sagen, es gibt quasi die primären Neidgefühle, Abkömmlinge von Geschwisterneid. Ja? Vor allen Dingen, bleiben wir beim Geschwister, das ja Konkurrent, Konkurrentin ist, sozusagen um die quasi Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung elterlicher Objekte, insbesondere Primärobjekte. Und wenn dieser Neid sozusagen das Primäre ist, dann wäre es ja naheliegend, dass man sozusagen auf der nächsten Ebene, und Neid natürlich ist verdrängt, also Rassisten, Rassistinnen würden immer leugnen, dass sie neidisch sind, ganz klar, aber dass man dann natürlich auch auf der nächsten Ebene eben positive Eigenschaften, um sich quasi unbewusst sozusagen seine Neidgefühle auch zu erklären. Und das zeigt auch, wie schnell das dann umschlagen kann, ja? Positiver Rassismus in negativen Rassismus, vom einen in das andere, weil, ja, wenn das zum Beispiel nicht gelingt, ja, dann kann sozusagen als Folge dann es wieder umschlagen in Hass. Ich glaube auch, dass die Machtfantasie im Antisemitismus ist ja auch eine, die positiv konnotiert ist. Also das einzige Volk, das komplett zerstreut über die Welt, ohne Nation, ohne Staat, trotzdem sozusagen immer bleibt, also sozusagen zusammen bleibt, wird das vom völkischen Rassisten oder Antisemiten den Juden unterstellt. Aber ich habe noch eine Frage zu deinem Vortrag, die ganz einfach ist. Die narzisstische Wut, da meintest du, die lässt sich nur stillen durch Vernichtung. War das jetzt was für den Rassismus? Auch? Ja, aber wie gesagt, für den individuellen oder Bewegungsrassismus. Also wir sind jetzt wirklich auf der Ebene der rassistischen Gewalttat oder des Pogroms. Aber wie geht das mit den Ethnopluralisten? Also wie geht das mit den identitären Vorstellungen oder eben schon früheren, also mit diesen ganzen eben ethnopluralistischen oder den französisch-völkischen Bewegungen oder was auch immer, die sozusagen sagen, Juden als anderes Volk, auch die anderen Rassen, solange die irgendwo anders bleiben? Ja. Nein, das ist jetzt eine andere Ebene. Ja? Sozusagen das, was du eben jetzt auch genannt hast, sozusagen jüngste Modifizierung, oder das ist eigentlich schon wieder älter, aber sozusagen des Rassismus oder Modernisierung zum Ethnopluralismus, das ist eine andere Ebene. Ja, das ist sozusagen die Ebene der Ideologie oder wie ich vorher gesagt habe, der Rationalisierung. Hier spielt das Unbewusste, der Vorbewusste natürlich eine Rolle, dort wo es Rationalisierung ist, ganz klar, aber hier geht es auch um ganz bewusste, also in dem Fall um ja, Rostäuscherei, um Demagogie auch und so weiter. Also da wird eine ganz sozusagen ja, spezifische Agenda auch verfolgt von Seiten der Akteure, in dem Fall die von dir genannten Identitären. Ja. Was aber schon, glaube ich, wichtig ist auch zu betonen, und ich mache das auch in der Kritik an solchen Mobilisierungen, diese beiden Ebenen zusammen zu denken. Ja. Hier sozusagen der Rassismus, der gar keiner mehr sein will, ja, und der aber gleichzeitig, und das werfe ich denen auch vor, beziehungsweise ein bisschen polemisch, aber im Kern doch berechtigt, nenne ich sie deswegen auch die Generation nicht identitär, sondern Generation Breivik. Ja? Weil, sozusagen, wir haben hier die intellektuellen Kader des Ethnopluralismus, Neorassismus, wie immer, und sozusagen hier die ja, prospektiven, wenn man so will, rassistischen Gewalttäter, mehrheitlich männlich. Ja, da besteht ein Zusammenhang. Ja, die sind durch einen Diskurs sozusagen verbunden. Der rassistische Gewalttäter wird, und das ist eben der Vorwurf sozusagen an die intellektuellen Kader des Rassismus, wird sich durch diesen Diskurs bestätigt fühlen. Ja, also in seinen Ressentiments. Weniger vielleicht von dem, wie du es genannt hast, von der Abschwächung sozusagen der Ungleichheit und der Unwertigkeit der anderen, der Unterordnung. Ethnopluralismus behauptet ja eine Gleichrangigkeit der Kulturen. Auf das ziele ich da gar nicht ab, sondern auf etwas anderes. Ich habe es nur kurz angerissen, dem Schlenker sozusagen mit zur Katastrophe, zur Dekadenz. Ja? Sozusagen der Untergang des Abendlandes unter Anführungszeichen in Verbindung, also der drohende Untergang in Verbindung mit der Behauptung, sozusagen die letzte Generation darzustellen, die das aufhalten kann. Ja? Das ist dieser Pathos der letzten Chance. Ja? Also es ist etwas Bedrohliches da, das also bedroht uns wirklich also im Mark, im Kern, also wie der Untergang droht oder der große Austausch. Und da brauche ich gar nicht, sozusagen, wenn ich den eben, und das ist auch paranoider Diskurs, extrem paranoider Diskurs, fahre, brauche ich die sozusagen manifest rassistischen Abwertungen gar nicht mehr. Ja, das, also das, beziehungsweise liegen die eh sozusagen im herrschenden Diskurs so, also die Identitären wären blöd, wenn sie sich sozusagen damit abgeben würden. Ja? Aber sie fahren eben, als wie Karl Kraus schon Spengler genannt hat, als Untergangster des Abendlandes, sozusagen diesen paranoiden Diskurs. Und warum Generation Breivik? Eben die Befürchtung ist, dass es da draußen noch zig Breiviks gibt sozusagen, und die quasi diesen Diskurs vom drohenden Untergang und die Behauptung, die letzte Generation zu sein, das aufhalten zu können, als ja, Zustimmung dann zu ihrer Tat nehmen. Ja? Ich muss jetzt, weil wenn ich quasi die letzte Generation bin, die den Untergang aufhalten kann, dann ist jedes Mittel erlaubt, auch eben 77 Menschen zu töten, also regelrecht, also zumindest 69 davon eben zu schlachten oder zu regelrecht hinzurichten. Und bekanntlich, das Verbrechen war auch kein Hassverbrechen, streng genommen. Ja. Es wurde jahrelang geplant, 6 Jahre. Ja. Also das hat schon mehr mit Nationalsozialismus im Kleinen als mit sozusagen rassistischem, unmittelbar Hate Crime. Ja, ich will wie die Vorrednerinnen eigentlich auch auf das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus raus, weil mir das auch nicht geglückt gewesen zu sein scheint, diese die Differenz, die du irgendwie machen willst, aber ich glaube, es scheitert schon daran, dass du es mit dem gleichen Begriff versuchst, also dass im Rassismus die pathische Projektion eine ähnlich wichtige Rolle, die dann leicht verschoben oder sowas ist, als wie im Antisemitismus spielt. Also im Antisemitismus finde ich das richtig? Ich glaube, es klappt nicht, wenn man es für den Rassismus versucht. Und ich mach mal einen Tipp, warum. Du hast, glaube ich, den Rassismus historisch halbiert. Also du hast alle die Teile des Rassismus behandelt, die tatsächlich diese Angstfiktionen und so weiter haben. Du hast aber eigentlich alle rausgestrichen, die auf bestimmende Überlegenheit zielen. Also die Vorstellung, wir, das Geistwesen, die Natur. Diese Form von Vorstellung von anderen. Und dann jetzt gerade in der Diskussion sogar dein Begriff des Rassismus nochmal fokussiert auf die Gewalttäter. Das ist ein Aspekt. Also, genau, aber ich glaube, das ist ein, also es ist eine Ausfahrt genommen, die ich glaube zwischen dem Antisemitismus, zwischen der antisemitischen Gewalt und der rassistischen besteht, weil sie Gewalt ist, nochmal eine Gemeinsamkeit, die man aber nicht zur Rassismus- und Antisemitismus-Theorie verwenden kann. Und die Begründung ist, also in der pathischen Projektion ist ja die Rolle des Ichs quasi nicht gegeben, das ist ja am Ich vorbei. Und wenn man jetzt im Rassismus diese bestimmenden Momente irgendwie mit in den Begriff reinnehmen will, was die Kollegin hier vorne ja auch gesagt hat, kann man keinen Abwehrmechanismus in den Mittelpunkt stellen, bei dem das Ich so umgangen wird, sondern es muss eine Ich-Funktion sein. Es muss etwas Ich-Konstitutives am Rassismus sein, was es im Antisemitismus nicht ist. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum, weil man sonst immer nur die historisch parallelen Teilbereiche, also natürlich haben Antisemitinnen und Rassistinnen etwas gemein, also der Rassismus der gleichen Leute etwas gemeinsam, weil sie in der gleichen Gesellschaft zum gleichen Zeitpunkt leben. Aber um Rassismus und Antisemitismus zu bestimmen, als was voneinander getrenntes, kommt man so nicht weiter. Da muss man auch die historische Perspektive der jeweiligen Ressentiments irgendwie mit reinnehmen. Insofern mal als, also ich fand es nicht überzeugend an den Punkten. Ich fand es immer überzeugend, wenn du Abwehrmechanismen dann mit Beispielen, die du manchmal genannt hast, manchmal musste man sich denken, ja, das gibt es da drin, aber das macht den Rassismus nicht aus. Man sperrt zu viel aus dem Rassismusbegriff aus, um das sagen zu können. Na, drum ist es eben so wichtig, dass hier nur von mir sozusagen Schlaglichter geworfen wurden auf eine Ebene des Rassismus, ja, sozusagen auf die Mikroebene. Ja. Es gibt aber, wie du ganz richtig sagst, andere Ebenen des Rassismus, auch im historischen Verlauf, auch das Verhältnis der Ebenen ändert sich natürlich, wie sich die Gesellschaft verändert. Das heißt ja nicht, wenn man so sich auf eine Ebene konzentriert, und ich finde das auch immer falsch, wenn man das gegeneinander ausspielt, dass die anderen Ebenen nicht genauso wichtig wären. Also wenn ich so verstanden bin, dann trotz meinem Vorbehalt oder meiner Warnung vor der Psychologisierung, dann wäre das schade. Also was sind die anderen Ebenen? Eben die politisch-rechtliche Ebene, die institutionelle Ebene des Rassismus. Und da, ja, darüber haben wir heute nicht gesprochen, nur an dem Punkt, wo es darum ging, um die Zurichtung sozusagen der Objekte, der prospektiven Opfer. Und dann auf der Makroebene die ökonomische, die strukturelle Seite des Rassismus. Ja. Und je nachdem, auf welcher Ebene ich Rassismus anschaue, werde ich ihn anders erklären. Sozusagen die Makroebene, ja, kann man jetzt diskutieren, ob man es mehr mit der Werttheorie, mit dem Ableitungsmarxismus versucht, oder ob man es, ich zum Beispiel finde, denn die Anregung von Wallerstein hier sehr, sehr brauchbar und produktiv, wonach Rassismus sozusagen im Weltsystem mit der Tatsache zu tun hat, dass ein gleiches Lohnniveau auf globaler Ebene den Kapitalismus, also ist unmöglich im Kapitalismus, das heißt, es gibt einen ökonomischen Zwang dazu, dass nicht die Haushalte global zu 100% durchproletarisiert werden. Und Wallerstein, das ist das Schöne an dem Ansatz, zeigt auch, wie Sexismus und Rassismus zusammenhängen. Hier, also es braucht eine Gruppe von Menschen, die dieselbe Arbeit für weniger Lohn macht. Das ist sozusagen eine ökonomische Notwendigkeit des Kapitalismus. Und hier, wie gesagt, kommt der Rassismus ins Spiel. Der Rassismus eben, ist es eben auch unter anderem, der dieses auch dann auf der Ebene der Nationalstaaten, also jetzt nicht nur im Weltsystem, sozusagen das innere Ausland schafft, ja, und Menschen sozusagen hier zuweist. Also bestimmte Gruppe von Menschen mit eben weniger Rechten, hier greift dann wieder das politisch-rechtliche rein, aber es ist auch sozusagen in der ökonomischen Struktur begründet, also wenn man so will. Also ich finde, das war jetzt eine gefudelte Antwort, weil ich sage doch nicht, es gibt noch was anderes jenseits des Psychologischen im Rassismus, und das war nicht mein Einwand. Ich bin schon ganz zufrieden, dass du nur über das Psychologische gesprochen hast, aber die Rechtfertigung von Sklaverei und die Fähigkeit, Sklaven zu halten und so weiter, muss doch auch eine Psychologie haben. Und mit der kannst du nicht, über die kannst du nicht reden, wenn du den Begriff der Projektion so in den Mittelpunkt der Rassismustheorie stellst. Das ist mein Punkt gewesen. Ja. Nicht, dass es noch... auf ganz anderen Ebenen noch weiteres zum Rassismus gehört. Ja klar, das ist auch noch so. Aber das war nicht mein Punkt. Aber für die Rechtfertigung der Sklaverei brauche ich tatsächlich auch keine Psychologie. Ja. Naja, das ist, da reicht mal Ideologiekritik, da reicht mal sozusagen die Kenntnis der auch der sozusagen der historischen Notwendigkeit zu dieser Rechtfertigung. Bekanntlich war ja die rassistische Praxis vor dem Rassismus. Ja, also die Rechtfertigung auch der Sklaverei, des Kolonialismus, erfolgte erst post-Krimen, wenn man so will. Ja, und warum? Warum? Naja, weil sozusagen die unbegründete Ausbeutung im Zeitalter der Aufklärung, der gleichen Rechte, sozusagen der bürgerlichen Werdung, sozusagen der Herrschaft, nicht mehr möglich ist. Man muss es jetzt legitimieren, warum Menschen sozusagen versklavt werden dürfen. Und dann kommt zum Rassismus. Also das ist auch in der Definition von Memmi, der das zwar nicht historisch fasst, sondern eher wieder individuell, ist zuerst immer die Aggression und dann erst die Legitimation. Also Rassismus ist wiederum, aber im nächsten Schritt natürlich kann Rassismus wieder Aggression befördern, aber als Ideologie dient er eben der Rechtfertigung. Und so würde ich auch sagen, ist Rassismus natürlich Ideologie zur Rechtfertigung der Sklaverei und insofern wie jede Ideologie zu kritisieren und zu analysieren. Da brauche ich keine Psychologie, finde ich. Ich würde gerade tatsächlich gerne erstmal die anderen Redebeiträge zu Wort kommen lassen und dann könnt ihr vielleicht auch danach im Zweiergespräch, ich glaube, das wird hier sehr zu einer Expertendiskussion. Ich habe zwei Fragen. Einmal, also die erste Frage bei der Gefahr, dass das vielleicht schon unter dem Punkt Masse irgendwie angesprochen wurde, den ich übrigens sehr spannend fand, weil ich eigentlich sehr einleuchtend mir aber nie darüber Gedanken gemacht habe, dass wirklich diese, ja, es mittlerweile ein Ausfall von sowas wie einer Führungs- oder Führerperson gibt, und ich glaube, das Verbinden ist wirklich nicht mehr der Führer, sondern die Tat. Das ist, also ansonsten agieren ja die Personen, die auch Anschläge verrichten, sehr autonom, insofern ist autonome Nationalisten da sehr passender Begriff, also es ist jetzt, Petri zum Beispiel eignet sich jetzt nicht einfach so als Führerperson. Aber die erste Frage wäre, inwiefern, wenn die Projektion unabhängig vom Objekt abläuft, inwiefern dann jetzt der Anstieg der rassistischen Gewalttaten zu erklären ist. Ist das Zufall? Hat das was zu tun mit den real steigenden Zahlen der Geflüchteten? Also was ist der Zusammenhang? Sind das einfach nur mehr Objekte? Gibt es einfach mehr Unterkünfte und deswegen mehr Anschläge? Oder gibt es noch andere Erklärungen dafür? Und die zweite Frage, auch wenn es so ein bisschen Richtung die Frage, was tun geht, die ich jetzt eigentlich nicht so platt stellen möchte, aber das große Problem natürlich, wenn jetzt Rassismus als ein sehr, sehr tiefliegendes psychopathologisches Phänomen erklärt wird, wofür wir ja auch ein bisschen sozusagen worauf wir hinarbeiten möchten, das ist einfach nicht was mit Bildung zu tun hat oder Fehlinformationen, sondern wenn es wirklich tief im Subjekt drin liegt, wie geht man dann mit rassistischen Subjekten um? Und wenn man die Kategorien heranzieht, die du sozusagen angesprochen hast, dann sind das ja Geschichten, die laufen sehr falsch, schon sehr früh im Leben dieser Personen. Und was macht man dann mit diesen rassistischen Subjekten? Und da sind wir selber, glaube ich, einfach, stehen wir vor einem großen Fragezeichen. Und in der politischen Praxis ist das auch genau immer die Debatte. Was macht man mit Personen, wenn man davon ausgeht, dass Aufklärung, Information, Gespräch nicht weiterhilft, weil das tiefer liegt? Mhm. Da so ein bisschen, sind wir ein bisschen ratlos. Ja, ich teile leider diese Ratlosigkeit. Ich wehre sie ab, indem ich ja, sozusagen in die Schulen gehe und versuche, dort eben mit Rassismus umzugehen. Im Politischen habe ich tatsächlich nicht viele andere Antworten als ihr auch, nämlich zu verhindern, dass sie sich organisieren, verhindern, dass sie mehr werden, verhindern, dass sie Gewalttaten begangen werden können. Ich finde aber auch die Frage, ich habe es vorher erwähnt, sozusagen nach dem rassistischen Subjekt. Also mir gefällt die Formulierung nicht so, weil es ihm unterstellt, es gäbe, ich habe zwar davon gesprochen, aber immer gesagt, das ist ein Idealtypus, ja. Genauso wie das autoritäre Subjekt. Es gibt, würde ich mal meinen, ganz wenig sozusagen zu 100% rassistische Subjekte. Genauso wie es ganz wenige zu 100% oder keine zu 100% antirassistische Subjekte gibt. Die Frage ist eben, und das bringt uns eben zur Frage eben der Widersprüchlichkeiten auch in der Subjektivität. Ja? Und von dieser Widersprüchlichkeit gehe ich aus, und da müsste man halt eben sowohl im Pädagogischen, also da versuche ich das auch tagtäglich, eben mit diesen Widersprüchen zu arbeiten. Ich weiß aber noch nicht, wie das im Politischen möglich ist, ohne eben populistisch zu werden, ohne sozusagen in der Kritik am Alltagsverstand nachlässig zu werden und zu beginnen, die Massen dort abzuholen, wo sie stehen, in ihrer völkisch-nationalen Verblendung. Ja. Also da habe ich tatsächlich auch wenig Antwort. Vielleicht nur ein Beispiel, ich meine, ich weiß schon, das kann man nicht eins zu eins auf politische Praxis übertragen, aber aus der pädagogischen Praxis. Ich habe früher immer, wenn mir Jugendliche gekommen sind, mit ihrem Hass, mit ihrem Schimpfen auf das, was sie Sozialschmarotzer nennen, ja, habe ich immer versucht, das argumentativ zu entkräften mit Statistiken und so weiter, ja, was eigentlich auch nicht redlich ist, weil mit diesem Hinweis auf die Nützlichkeit sozusagen von Migrantinnen wir uns ja selbst eines eigentlich auch Rassismus bedienen, nämlich, oder einer rassistischen Logik, nämlich einer Verwertungslogik. Sei mir mal in dem Fall entschuldigt, ich bin aber sehr früh davon abgegangen, das erste Mal ganz spontan, und dann aufgrund des Erfolges habe ich das dann tatsächlich, mache ich das jetzt immer, es gelingt nicht immer, aber meistens. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel in der Klasse gegenüber sitzt und sagst, die Sozialschmarotzer oder die Flüchtlinge, die eben nichts tun, nur in der Hängematte liegen, und das wird dann recht genau beschrieben und erinnert mich sozusagen an durchaus kindliche Fantasien, ja, Versorgung und ja, also knapp davor noch, vor diesem sozusagen frühen oder urzeitlichen Paradies. Und diese Erinnerung spiegel ich ihm jetzt nicht auf die Art, so quasi, ja, du hab deine Fantasien im Zaum und deine Sehnsüchte. Ja, das wäre natürlich falsch, wird uns auch nicht weiterbringen, sondern ich habe ganz spontan das erste Mal, also so, du kommst jetzt quasi Sozialschmarotz mit deiner Schimpftirade, und ich sage, stimmt, jetzt, wo du das sagst, ich habe auch ganz, also ja, zwar sehr verschüttet, aber ich spüre so eine Sehnsucht nach Faulheit, so ganz einen tiefen Wunsch nach versorgt werden. Kennt ihr den? Und wir diskutieren eine Stunde, die restliche Stunde nicht mehr über Sozialschmarotzer, sondern über die Schwierigkeit in der Hegemonie des Neoliberalismus, der Leistungsgesellschaft, wie man das genannt wird, sozusagen seinen Wunsch nach Faulheit nicht zu unterdrücken. Ja? Und das wäre, was ich vorher gemeint habe, mit dem Versuch, dahinter zu schauen. Also nicht sich sozusagen an den Projektionen abzuarbeiten, die zu widerlegen, ja, an den Behauptungen oder Rationalisierungen, sondern eben dahinter zu schauen. Ich weiß schon, dass das im Politischen wahrscheinlich gar nicht so leicht sein wird, aber man kann natürlich auch die politischen Praxen immer wieder auch darauf auch, sich auch anschauen. Warum kommt es zum Anstieg rassistischer Gewalttaten? Es gibt verschiedene Erklärungen. Die eine, aber die haben wir schon wiederholt, ja, verworfen und auch zum Teil als rassistisch, oder sind sie auch zumindest ja, strukturell rassistisch, wenn man so will, zu bezeichnen, wenn man sagt, na klar, es gibt mehr Geflüchtete, das führt zu mehr Ablehnung, das führt automatisch zu mehr Feindschaft und das führt automatisch zu mehr Gewalttaten. Das wäre einem falsch und widerspräche auch sozusagen dieser Wendung oder dieser eingangs verlangten Wendung auf das Subjekt. Zum einen, und da ist es relativ banal, ist der Anstieg rassistischer Gewalttaten sozusagen Folge von, ja, oder Ergebnis von Erfolgen von, ja, organisiert rassistischer Hetze. Ja? Also sozusagen hier und zeigt sich, wie ich meine, Kollege Just aus Wien nennt das die dunkle Seite des Internets, ja? Und auch die Frage sozusagen, wie die neuen sozialen Medien, ja, insbesondere ja, dieser Hetze entgegenkommen, aufgrund, ja, ihrer inneren Struktur, ihrer inneren Logik. Könnte man diskutieren, ob es da was gibt. Auf jeden Fall ist diese Hetze erfolgreich. Wenn man diesen Schwenk, und da muss man immer aufpassen, sozusagen zum Individuum, zum Täter, wie gesagt, das sind mehrheitlich Männer, macht, wird man, und da spielt natürlich wieder die Psychologie oder die Psychoanalyse sehr wohl eine Rolle. Ja? Also auch wenn es sozusagen sozial, gesellschaftlich auch motiviert ist, diese Gewalttat, wenn sie, und ich kenne weder aus der Literatur, beziehungsweise durften wir auch noch in den 90er Jahren einmal mit, der war damals in Oberösterreich im Gefängnis, auch ein Gespräch führen. Und da hat sich mir gezeigt, und ich bringe da eine Liedzeile aus einem Neonazi-Lied, ich weiß nicht von wem, mit der Lizenz zum Töten ziehen wir durch das Land, dann wird alles Kranke erschlagen und niedergebrannt. So, wir leben nicht im Nationalsozialismus, woher beziehen rassistische Gewalttäter diese Lizenz zum Töten? Und das erklärt im Übrigen, warum es zumindest in Österreich nicht in den Großstädten zu rassistischen Gewalttäten kommt, sondern ja, in den braunen Gürtel und dann, wo es ausdünnt, wo es ländlicher wird. Ja, weil dort der Rassismus stärker ist. Und es ist sozusagen der Rassismus oder ein empfundener oder unterstellter rassistischer Konsens und wirklich unmittelbar in der Umgebung, in der Region, aber auch, und da kommen wieder die Medien ins Spiel, das Internet natürlich sozusagen in einer größeren Einheit. Und dieser rassistische Konsens, egal ob er besteht oder ob er so wahrgenommen wird von den Jugendlichen, wird als eben Legitimation, sogar Aufforderung zur Tat verstanden. Ja? Sie, so, und eben, das war dieses Interview 1994, der Haupttäter, der saß 4 Jahre im Gefängnis, der hat einen Molotow-Cocktail auf einer Geflüchtetenunterkunft in Traunkirchen geworfen, als zum Glück nichts passiert. Und er hat ja immer gesagt, immer auf die Frage, warum, ja, eben, dass er von klein auf ja nichts anderes gehört hat. Die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer. Von klein auf. Ja. In der Familie, in der Schule, im Betrieb, in der Kronenzeitung, die größte Tageszeitung der Welt. Ja. Und er hat, und das fand ich sehr beeindruckend, wie er das geschildert hat, glaubwürdig, ja. Als er sozusagen den Molotow-Cocktail geworfen hat, hat er das Gefühl, dass vom Vater, Opa, alle, das ganze Dorf hinter ihm steht und sozusagen seine Hand führt. Ja. Und dieser dieses subjektive Empfinden, Volkswillen zu exekutieren, kann gar nicht überschätzt werden bei der Erklärung dieser Taten. Ja. Also das scheint mir jetzt den Fall zu sein. Natürlich kommen dann sozusagen individuelle Pathologien auch dazu. Ja. Es gibt Untersuchungen wie die von Bielicki zu rassistisch motivierten Gewalttätern, ist schon aus den 90er Jahren, wo er in 80% der Fällen ja, charakterliche Störungen nachweist. Ja. Also bis hin zu Borderline-Symptomen. Und im Übrigen, also alle von ihm untersuchten Taten wurden von Männern begangen. Also. Also es ist, wie gesagt, beides. Wobei man natürlich dann auch diskutieren dürfte, ich habe es angedeutet bei dem Adorno-Zitat, wo er den Narzissmus sozusagen als Signum auch der Epoche bezeichnet hat, inwieweit diese individuellen Pathologien, die dann zu rassistischen Gewalttaten zum Beispiel eben stärkere Verbreitung finden. Ja? Wie der Narzissmus das sozusagen zum Signum der Epoche geschafft hat, inwieweit gilt das auch sozusagen für die gewalttätige Spitze des Rassismus. Ja? Ja, du hast mir jetzt eben schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, indem du auf einmal am Ende jetzt auf diese verschiedenen Ebenen oder des Rassismus und damit auch der Rassismuskritik zu sprechen gekommen bist. Ich finde aber, dass das vielleicht ein bisschen so an den Anfang von deinem Vortrag auch gehört hätte, weil der Anspruch, jetzt eine psychoanalytische Theorie des Rassismus anzureißen, finde ich, ist genau dann, also kann ja irgendwie nicht so richtig zum Erfolg führen, wenn man danach sagt, naja, es gibt ganz andere politische, strukturelle Ebenen, wo das eben anders funktioniert. Das vielleicht auch ein bisschen auf die einleitenden oder auf die Intention von euch jetzt, dass man vielleicht damit am Ende den Rassismus erklären kann. Ich glaube, es wäre vielleicht, oder es ist alles ziemlich sinnvoll, wie du es erzählt hast, vielleicht als so eine Psychologie des Rassismus sich zu überlegen und das eben zu integrieren. Ich glaube aber, zumindest im Ankündigungstext stand auch, dass du dich auch versuchen möchtest, das in eine materialistische Theorie auch des Rassismus überzuleiten. Und das ohne das, glaube ich, begibt man sich schnell in Sackgassen. Also was mich zum Beispiel ein bisschen stört, ist dieses Gefühl, dass was so ein bisschen rausspricht, dass das immer komplett irrational wäre, dass das immer eingebildet wäre, was die Menschen, die eben sich in dieser rassistischen dominanten Gemeinschaft bewegen, dass das eben dass das eine Illusion wäre, weil das dem widerspricht ja alles, wie wir rassistische Gesellschaften kennen, wenn wir Privilegien angucken, die jetzt nicht immer ökonomischer Natur sind, aber in ganz vielen Ebenen funktionieren, kommt mir das ein bisschen zu kurz. Ich habe gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, dass es auch, bin ich versiert in der Psychoanalyse, aber dass vielleicht auch ein bisschen so eine Projektion ist, dass man wieder dahin kommt, dass Rassismus irgendwie immer bei den anderen doch auch liegt. Also bei denen, die irgendwie eben diese Persönlichkeitsstruktur nicht geschafft haben. Dass es einen Weg gibt, sich eigentlich als, also obwohl du dem widersprochen hast, aber es geht bei mir immer in die ähnliche Richtung, dass es einen Weg gibt oder einen Menschen gibt, ein Subjekt gibt, der halt nicht rassistisch sein kann. Ja, und das stört mich so ein bisschen, weil es dann doch wieder dahin kommt, dass Rassismus vielleicht irgendwie heilbar wäre auf einer individuellen Ebene und ohne eben ja, strukturelle Punkte damit reinzuziehen. Das ist schwierig. Danke auch und auch für den Hinweis sozusagen auf die Irrationalität oder die Überbetonung des Irrationalen. Zunächst ist die Illusion, auch wenn sie sozusagen entsprechend ihrer manifesten Inhalte irrational wirkt, in ihrer Funktion rational. Das ist sozusagen das Entscheidende. Es geht sozusagen bei der Frage nach den unbewussten Determinanten von Rassismus eben um die Frage, worin liegt die subjektive Funktionalität für Rassismus? Was macht es vom Standpunkt des Subjekts? Ja, und auch natürlich von der Verhältnisse, da greift es wieder ineinander, ja, eben als, was lässt es als rational erscheinen? Sehr viel. Ja. Also sozusagen, was auf der einen Seite eben vom Standpunkt, quasi von dem Außenstandpunkt, der ja auch möglich sein muss in der Kritik, ja, ich muss diesen Schritt auch machen, ohne jetzt zu behaupten, tatsächlich immer, also dass es dieses Außen gibt, sozusagen. Aber dann erscheint das, was eben als irrational, aber wenn man dann sich auf das Subjekt verlegt und nach der Funktion fragt, ist es trotzdem durchaus eine Rationalität. Also das. Und ich denke mal, so könnte auch dann diese Wiederzusammenführung auch mit einer materialistischen Kritik erfolgen. Also das geht dann in Richtung, die auch Klaus Holzkamp vorgeschlagen hatte, der ja sozusagen, oder Alfred Lorenz, die ja sozusagen manches an der Psychoanalyse, vor allen Dingen die Triebtheorie, ja, kritisiert haben, abgelehnt haben, verworfen haben, eben das, und dann halt in die, also versucht haben, das ja, kritisch, materialistisch quasi zu erden. Ja, ich glaube, gibt es noch Raphael? Ja. Okay. Das wäre dann, warte kurz, letzte Frage. Genau, das sollte dann die letzte Frage des Abends werden. Alles Weitere kann man im Zweifel noch im Zwie- oder Gruppengespräch am Tresen klären. Also die Nachfrage ist jetzt nochmal zu dem vorher mit der Vernichtung die Frage. Und ob nicht das genau war, auch was du jetzt gesagt hast, ob das nicht eigentlich auch das Unterscheidungsmerkmal zum Antisemitismus wieder ist. Also dass es irgend sowas wie eine Funktion, also eine temporäre, scheinbar rationale Befriedigungssituation geben kann fürs Subjekt, also ne, wo der, so wie du es gerade beschrieben hast. Und ich denke jetzt nur laut, also das war halt drum, ja, ist es sowas wie eine Frage, ob nicht sozusagen dem rassistischen Morden, also das, was sowohl Breivik als auch andere Einzeltäterinnen, Kleingruppen, was auch immer sozusagen, also auch der nationalsozialistische Untergrund, wie er sich nannte, ob dieses Morden, also ob das nicht eher noch irgendwie sozusagen auf von dieser Notwendigkeit der Vernichtung, die aus dem Antisemitismus entspringt, abzutrennen wäre, eben weil es eine, weil da so ein Moment des Verjagens drin ist, also so ein Moment des, oder sozusagen aus der Gemeinschaft Ausschließens, also das ist ja ein aus der Gemeinschaft der Deutschen Ausschließen, sich diese... Aber es ist schon auch Vernichtung. Naja, aber es ist ja diese, also das ist ja der... Also... Aber sozusagen, ob nicht der, also am Rassismus, also für das Objekt des Rassismus gibt es ja sozusagen ein, im Ideologischen sozusagen einen Platz in der Welt. Mhm. Ah, das meinst du, okay. Ja, also sozusagen, einen unterdrückten Platz irgendwo sozusagen, oder den in der Kolonie oder was auch immer sozusagen, aber es gibt diesen Platz in der Welt. Mhm. Und der Jude in den Augen sozusagen der Antisemiten sozusagen, ja, muss ja aus der, ja, Welt. Ja. Und dementsprechend ist auch sozusagen kann es ja nie diesen Stillstand geben. Also genau. Sobald sozusagen der oder die Antisemitin zur Tat schreitet, die kann ja nie dieses Befriedigungsmoment geben. Also sozusagen die Vernichtung muss ja sozusagen, also die steigt ja eben ins Unermessliche oder ins Grenzenlose. Ob das sozusagen dieses Unterscheidungskriterium, aber vielleicht habe ich dich vorher einfach da falsch verstanden, du wolltest eh auch auf sowas hinaus. Ja, nein, ich würde da total zustimmen. Also in dieser Unterscheidung oder allgemeiner formuliert, es bleibt im Rassismus und auch historisch, da wären wir auch wieder bei der Sklaverei, auch was Christoph gesagt hat, dieser Einwurf, also auch der Verweis auf die Geschichte, dass die sozusagen das Verhältnis im Rassismus zwischen Subjekt, Objekt bei allen Dingen immer auch ein instrumentelles, ja, war und ist, ja. Also in einem deutlich mehr Ausmaß als wie beim Antisemitismus. Ja. Und eben, wie du sagst, für den Juden unter Anführungszeichen, also als vorher, aber auch für reale Juden und Jüdinnen, ist kein Platz in der Welt. Also das ist wirklich der Unterschied. Während im Rassismus, ja, also wenn sie nur weg sind, dann können sie ja existieren. Also Zustimmung, danke. Ja, ich weiß nicht, ist das, wollen wir hier enden? Magst du doch? Ja, wir wollen. Genau. André, vielen Dank für den Vortrag. Ihr alle, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Der Tresen, die Bar wird jetzt noch, es werden schon eindeutige Trinkbewegungen gemacht. Der Tresen, die Bar werden noch weiterhin offen bleiben. Diskutiert mit uns, trinkt ein Getränk und so weiter. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.